Nächste Lied, eine brennende Frage, die uns alle bewegt. Und da haben wir ja die Freude, derzeit im Bundesland Sachsen zu spielen, wo die Leute langsam schlauer werden und ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Ich glaube, nur aus dem Grund können wir heute überhaupt hier spielen. Im Reichshauptdorf ist es im Moment nicht möglich. Da reißen sie uns mit 5 Mann den Arsch auf. Scheiß drauf. Es wird sich ändern! Die Dorfnecken. Ein deutscher Soldat, treuer Kamerad, du lebst schon lange in deinem Kassenkram. Du kämpfst aber bis zum letzten Atemzug, mit jedem Ende des Krieges eine Todesstunde schlug. Könntest du sehen, was heute los ist im Land? Du jetzt wieder die Sache wehrt und dann wie ein Papa geschnitten mit der einen Frage auf deinen Lippen. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Wenn die Guten nicht wehren, gewinnen die Schlechten. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Gewinnen wir die Herren, retten die Schlechten. Ihre Mauer losstand und letztlich waren sie jedoch ein Kampf in der Stadt. Nach Soldaten der Tode an jedem Ort, denn die eine Frage stellte diesen Kämpfer fort. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Wenn die Guten nicht wehren, gewinnt die Schlechten. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Wir will die Milliarden, wenn wir zum Knechten. Seid ihr soweit? Ich sag vorher noch kurz. So. Kenn ich nicht. Was ist das für ein Lied? Noch nie gehört. Ich bin doch immer entsetzt und bestürzt, wenn hier so gesungen wird. Also, was ist das hier mit uns ja? Bis aufs Mark. Aber keine Sorge, Tugimspor schießt sowieso kein Tor. Müssen wir nicht mal sehen.